Working together with him, we urge you not to receive the grace of God in vain. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. What does that mean? Was heißt das? It means I receive his grace. Das heißt, ich empfange seine Gnade, but it doesn't transform my selfishness. Aber es verändert meine Selbstsucht nicht into selflessness. In Selbstlosigkeit. Back in verse 15. Nochmals Vers 5, starting with verse 14 of chapter 5. Und zwar Vers 14, Kapitel 5. Just as way of review. Eine Art Rückblick. For the love of Christ controls us. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Having concluded this, that one died for all, therefore all died. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. And he died for all. Und er ist deshalb für alle gestorben. And here's the reason. Und da kommt nun der Grund. So that they who live might no longer live for themselves. Damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben. But for him who died and rose again on their behalf. Sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Living for him who died. Für den leben, der gestorben and ist. And rose on our behalf. Der für uns auferstanden ist. That's like an awesome thought. Das ist ein ganz erstaunlicher Gedanke. What do you live for? Wozu lebst du? Me? I live to climb the highest mountains. Ich lebe dazu, dass ich den höchsten Berg erklimmen. What do you live for? Wozu lebst du? I live to win the gold medal. Ich lebe dazu, um die Goldmedaille zu erlangen. What do you live for? Wozu lebst du? I live to shoot the biggest animal. Ich lebe, um das größte Tier abzuschießen. What do you live for? Wofür lebst du? I live for the one who died for me. Ich lebe für den, der für mich gestorben ist. I live for him. Ich lebe für ihn. Because he lives through me. Weil er durch mich hindurch lebt. I live for him. Ich lebe für ihn. I live for the one who died for me. Ich lebe für ihn, der für mich gestorben ist. Lord Jesus, Herr Jesus, I want to live. For you. Ich möchte für dich leben. I want to give you my life. Ich möchte dir mein Leben übergeben. And I want to be a vessel in your hand. Ich möchte ein Gefäß sein in deiner Hand. Okay, chapter 6. Kapitel 6. Verse 3. Vers 3. Giving no cause for offense in anything so that the ministry will not be discredited. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. But in everything, sondern in allem, commending ourselves as servants of God, empfehlen wir uns als Diener Gottes. In everything, in allem. And now 18 times this word in appears. Nun kommt 18 Mal dieses Wort in vor. This word in can mean three things. Und dieses Wort in kann drei verschiedene Dinge in, bedeuten. By or with. Also in oder durch etwas oder mit etwas. Yeah, in German is only two. But in English, in, by, or with. Also in, durch und mit. Yeah, it's the same, right? Yeah. Okay. The first 10 times, und die ersten 10 Mal, in the King James, it appears as in. Da heißt es in der King James Version in. The second 8 times, the word by. Und die 8 Male danach heißt es durch. It's the little word n in the Greek. Das kleine Wort n im Griechischen. 2000 times or so it's translated in the New Testament. So circa 2000 Mal wird es im Neuen Testament als in übersetzt. But about 120 times it appears as the word by. Aber 120 Mal erscheint es und wird als Wort durch übersetzt. In 7 of the 11 Bibles I checked translations it appeared the 10th time it appears as the word by. Also von den 11 Bibelübersetzungen, die ich überprüft habe, kommt es in 7 als das Wort durch vor. The 10th time, verse 6. Jedes 10. Mal. And I only say that because there appears to be a nice break there. Und ich sage das nur deshalb, weil es scheint ja ein ganz netter ein Unterbruch zu sein. Especially in the character of the words used. Speziell in Bezug auf die Charaktere, die hier vorkommen. It seems to switch from a situation to a virtue. Es scheint so, ob es von einer Situation zu einer Tugend hinwechselt. And I bring that up just so that we can take note of the first one that's mentioned. Und ich erwähne das nun nur deshalb, damit wir uns darüber bewusst werden, was hier the first word in verse 6 that is mentioned. Nämlich das erste Wort im Vers 6. In the King James it says by purity. In der King James Version heißt es durch Reinheit. By knowledge. Durch Erkenntnis. By patience. Durch Langmut. By kindness. Durch Freundlichkeit. By the Holy Spirit. Im Heiligen Geist. By genuine love. In ungeheuchelter Liebe. By the word of truth. Im Wort der Wahrheit. Or through the word of truth. Oder durch das Wort der Wahrheit. Okay, so let's read from verse 4 once again. So lesen wir nochmals vom Vers 4 weg. But we're going to focus on verse 6, the first word. Aber wir werden uns dann auf den Vers 6 konzentrieren, das erste Wort. But in everything commending ourselves as servants. Sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Who do you serve? Wem dienst du? I serve God in everything. Ich diene Gott im Allem. I serve God in everything. Ich diene Gott in allem. I'm not a servant of myself, I'm a servant of God. Ich diene nicht mir selbst, sondern ich bin ein Diener Gottes. Paul is saying, sagt der Paulus. Commending ourselves as servants of God in everything. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. In much endurance. In großer Standhaftigkeit. In afflictions. In Bedrängnissen. In hardships. In Nöten. In distresses. In Ängsten. In beatings. Unter Schlägen. In imprisonments. In Gefängnissen. In tumults. In Unruhen. In labors. In Mühen. In sleeplessness. In Zeiten des Wachens. In hunger. In Zeiten des Fastens. Tonight, I think Otmar has already been operated on for his back. Ich glaube, heute Abend ist der Otmar schon operiert worden in, bei seinem Or Rücken. He's still being operated on. Und er wird gerade noch operiert. Probably done. Probably he's finished. Vielleicht ist er schon fertig damit. But I can guarantee one thing. Aber ich kann euch eines garantieren. I know what Otmar will be doing as soon as he opens his eyes. Ich weiß, was der Otmar tun wird, sobald er die Augen wieder öffnet. He will be trying to figure out a way that he can serve God in that hospital. Er wird versuchen, auf irgendeine Weise Gott in diesem Spital this zu dienen. Will be the first thing in his mind. Das wird das Erste sein, was ihm in den Gedanken kommen wird. Weil er ist ein Diener Gottes. In everything. In allem. My landlord didn't give me the Kaution back. Mein Vermieter hat mir die Kaution nicht zurückerstattet. From our last apartment. Von unserer letzten Wohnung. He said he'd send it the next day. It was 3 weeks. He said he would send it the next day, yeah. But it was 3 weeks. Er hat gesagt, er würde sie am nächsten Tag schicken, aber es sind nur drei Wochen. So it's like, you know, 2,000 euro. Sind so 2,000 Euro. So I asked Otmar if he would call him. Habe ich also den Otmar gebeten, ob er ihn anrufen könnte. So he gave him a call. Hat ihn also angerufen. I said, Otmar, how'd it go? Ich habe ihn gefragt, den Otmar, wie ist he es gelaufen? He said, great, I invited him to church. Er hat gesagt, großartig, ich habe ihn eingeladen, in die Gemeinde zu kommen. Hat eine gute, wirklich gutes Gespräch über den Herrn mit ihm. I said, that's great, how about my money? Und er hat gesagt, das ist großartig, wie schaut es mit meinem Geld aus? Oh yeah, yeah, he promised he would send it tomorrow. Ja, er hat gesagt, er wird es morgen schicken. Right? A servant of God in everything. Ein Diener Gottes in allem. Okay, now verse 6. Nun der Vers 6. Impurity. In Reinheit. Now here comes a change. That the King James and the Amplified Version note. Hier kommt eben ein Wechsel vor, den man in der King James und auch in der erweiterten Version vorfindet. They use the word by. Da verwenden sie das Wort durch. 10 situational characteristics or situational things. Also 10 situative Dinge jetzt. Using the word in. Wo das Wort in. And suddenly 8 virtues appear. Verwendet wird und dann kommen 8 Tugenden. And the first one is purity. Und die erste ist die Reinheit. And it's not an accident that it's or chance that it's the word purity. Und es ist da kein Zufall, dass da das Wort Reinheit steht. Okay, it is the Greek word, if I can remember how to say it correctly, erythia. Erythia. Erythia. How do you say it? In Greek it is erythia. Erythia, right? O Theos Sagapai. That means God loves you. Das, was ich gerade auf Griechisch gesagt habe, heißt Gott liebt dich. So erythia. Now in English we'd say erythia. Also im Englischen erythia. But in Greek you say erythia. Im Griechischen erythia. Okay. And this word is not the word catharsis. Und dieses Wort ist also jetzt nicht das Wort Katharsis. Which is to clean. Was so viel wie reinigen bedeutet. But Jesus said, the word has made you clean. Jesus hat gesagt, das Wort hat euch schon rein gemacht. That's catharsis. Das ist das Wort Katharsis. Paul said, I am clean of the blood of all men. Und Paulus hat gesagt, ich bin frei von jedem Blut der catharsis. Menschen. Catharsis. I'm clean. Jesus said in John 13, not all of you are clean. Jesus sagt in Johannes 13, nicht alle von euch sind rein. Speaking of Judas. Und da ist die Rede von Judas. Catharsis. Katharsis. But here's the word aletheia. Aber hier finden wir das Wort aletheia. Aletheia. Okay, I'm learning. Aletheia. Impurity. Reinheit. By purity. In Reinheit. It is the most important virtue. Das ist die wichtigste Tugend. It is the first one that appears in James chapter 3, if you turn there with me. Es ist auch die erste, die wir in Jakobus 3 vorfinden, wenn ihr dorthin blättert. When we speak of the wisdom that comes from above. Und zwar, wenn hier die Rede ist von der Weisheit, die von oben kommt. If you look at verse 17, but the wisdom from above is first pure. Vers 17 findet sich das im dritten Kapitel. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein. Aletheia. Aletheia. It's first pure. Erstens rein. What does this word pure mean? Was bedeutet dieses Wort rein? It means not to be contaminated. Es bedeutet nicht kontaminiert oder verschmutzt zu sein. It doesn't mean clean. Das heißt nicht rein. Because you can be clean in a sense but be contaminated. Also das heißt vielleicht im Deutschen besser nicht sauber, weil du kannst sauber sein, aber nicht verschmutzt im Sinne von right? Verseucht. Contamination can happen with a very small thing. Weil eine Verseuchung oder Kontamination kann mit ganz wenigem geschehen. I mean, to be dirty, you got to be dirty, you know. Wenn du dreckig bist, dann bist du dreckig. It's noticeable. The guy's dirty. Der ist einfach dreckig. The way he thinks, the way he talks, he's dirty. So wie er denkt, wie er spricht. It's so obvious. Das ist so offenkundig. The guy needs a catharsis. Der braucht eine Reinigung, eine Katharsis. You know? Get in the Word and come on, clean that up. Come on. Beschäftig dich mit dem Wort und mach was, komm. Get a diet of the Word and get some catharsis in your life. Schau, dass du ins Wort gelangst und dass du eine Katharsis für dein Leben erlangst. But this other word, aber dieses andere Wort, to not be contaminated, nicht verseucht zu sein. I mean, can look at this thing with SARS, right? Schau dir mal die Sache jetzt an mit SARS. Just a cough. Einfach einmal husten. And you're contaminated. Und du bist verseucht. People are wearing these masks even on the Kärntnerstraße. I saw them. Die Menschen tragen diese Masken sogar auf der Kärntnerstraße. Habe While ich das we gesehen. Were doing sketchboard, two Asian people had their masks on. Während wir dort mit der Zeichentafel arbeiteten, habe ich zwei asiatische Menschen gesehen, die hatten diese Schutzmasken. And I said, is that for SARS? And they said. Und ich habe sie gefragt, tragt ihr das wegen der SARS, wegen dieser Contamination. Sie haben nur genickt. And the wisdom from above is first pure. Also die Weisheit von oben ist zunächst rein. This is the first of the virtues that Paul mentions in 2 Corinthians 6. Und das ist die erste der Tugenden, die Paulus in 2. Korinther 6 erwähnt. What does it mean to be pure? Was bedeutet es, rein zu sein? Let's go up to verse 13 of James 3. Schauen wir uns den Vers 13 an von Jakobus 3. It means to be free of something. Es bedeutet, von etwas frei zu sein. But free of what? Frei wovon? Who among you is wise and understanding? Wer ist weise und verständig unter euch? Let him show by his good behavior his deeds in the gentleness of wisdom. Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, right, die aus der Weisheit kommt. But if you have bitter jealousy, wenn ihr aber bitteren Neid habt and selfish ambition in your heart, und Streitsucht in eurem Herzen, do not be arrogant and so lie against the truth. So rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. You see, the heart is contaminated. Ihr seht, das Herz ist hier angesteckt. The body is clean, it appears. Der Leib scheint sauber zu Maybe sein. The words are clean. Vielleicht sind auch die Worte rein. Maybe the theology is even clean. Vielleicht ist sogar die Theologie rein. Maybe fellowship is clean. Vielleicht die Gemeinschaft, sie ist rein. Maybe the way I read my Bible, it's clean. Even vielleicht my Bible itself is clean. Wie ich die Bibel lese, das ist rein und auch die Bibel selbst ist But rein. But the heart is contaminated. Aber das Herz ist angesteckt. With secret jealousy. Angesteckt mit heimlicher Eifersucht and selfish ambition und mit Streitsucht. Verse 15. This wisdom is not that which comes down from above. Vers 15. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, but is earthly, sondern eine irdische, is natural, seelische, demonic, dämonische. Epigeos is the word earthly. Das Wort irdisch bedeutet Epigeos. Psychikos, the word natural. Seelisch bedeutet Psychikos im Griechischen. Seelisch is a better word. It's sensual in the King James. Also seelisch ist da besser. Im King James Version heißt es auch earthly, also irdisch, sensual, seelisch, demonodes. Und dann dämonisch. Right? Demonic. Dämonisch. Wow. This is a progression. Das ist eine Steigerung darin. I'm natural in my thinking. Zuerst bin ich in meiner Gesinnung natürlich. I'm sensual in my emotions. Ich bin seelisch eingestellt in meinen Gefühlen. And then I'm demonic in my will. Und dann bin ich dämonisch in meinem Willen. I'm not doing the will of my Father. Ich mache nicht den Willen meines Vaters. John 8:44, you're doing the will of your Father. Johannes 8:44, ihr macht den Willen eures Vaters. Who is the devil? Er ist der Teufel. John 8:44, your father is the devil. Johannes 8:44, euer Vater ist der He's Teufel. Speaking to the Pharisees. Er spricht zu den Pharisäern. Your father is the devil. Euer Vater ist der Teufel. And you do his will. Und ihr macht seinen And Willen. He was a liar from the beginning. Und er war von allen Anfang an ein Lügner. Could you imagine what they thought? Könnt ihr euch vorstellen, was die gedacht haben? He's talking to us. Der spricht von uns. Yeah, I'm talking to you. Ja, ich spreche Your zu euch. Father is the devil. Ich spreche zu euch. Euer you Vater ist der his Teufel. Will. Und ihr macht seinen Willen. So, how does it start? Nun, wie fängt das an? Natural thinking. Zuerst natürliches Denken. Then emotion. Dann kommen die Gefühle dazu. And then deep demonic influence. Und dann der dämonische Einfluss. My mind, my will. My mind, my emotions and my will. Verstand, Gefühle und dann der Wille. Okay, verse 16. Vers 16. For where jealousy and selfish ambition exist, denn wo Neid und Streitsucht ist, there is disorder in every evil thing. Da ist Unordnung und jede böse Tat. I like the way my Bible translates the word strife. Ich mag das, wenn in meiner Bibel steht strife, also Unordnung. No, strife is the other one. Die böse Tat. No, Streit. Streitsucht, pardon. Yeah. Streitsucht. Selfish ambition. Also, wo Neid ist und Streitsucht. Hm. Yeah. Selfish ambition. Selbstsüchtige, whatever. Ja. Yeah. Oder selbstsüchtige Anstrengungen. Yeah. Selfish ambition. Selbstsüchtige Anstrengungen. Because that's exactly what strife is. Weil darum geht's auch bei der Streitsucht. Where jealousy and strife or jealousy and selfish ambition exist, also wo Neid und Streitsucht ist, there is disorder in every evil thing. Da ist Unordnung und jede böse Tat. But aber the wisdom from above is first pure. Aber die Weisheit von oben ist erstens rein. Pure. Rein. It is free from the contamination, frei von dieser Verseuchung, of jealousy and selfish ambition, frei von Neid und Streitsucht. Go to Philippians chapter 2. Blätter zum Philipperbrief Kapitel 2. So in everything Paul commends himself as a servant. Also in allem empfiehlt sich Paulus als Diener. If he's in the hospital, if he's in the prison, he's winning the soldier to the Lord. Wenn er im Gefängnis ist, dann gewinnt er den Soldaten für den Herrn. If he's got to go to the doctors, he's serving the Lord there. Wenn er zum Arzt gehen muss, dann dient er dem Herrn dort. In every circumstance. In jedem Umstand. And we have to just have this in our mind. Das müssen wir einfach so drinnen haben in unserem Verstand. That in every situation we are God's servants. Dass wir in jeder Situation Diener Gottes sind. So I have to ask the Lord, what is your will? Also muss ich den Herrn fragen, was hast du für einen Willen? For example, after services. Zum Beispiel nach dem Gottesdienst. I wonder if the Lord had a flame over everyone's head who was actually doing his service. Ich frage mich, ob der Herr da eine Flamme über jeden setzt, der eigentlich seinen Dienst tut. How many flames would be burning? Und nach dem Gottesdienst. Und wie viele Flammen würden da leuchten oder brennen? Service ends. Der Gottesdienst ist zu Ende. Do I ask myself, frage ich mich da, Father, Vater, or ask the Father, Father, what is your will? Vater, was ist dein Wille nun? Who shall I speak with? Mit wem soll ich jetzt sprechen? In everything, including the time after service. In allem, das beinhaltet auch die Zeit nach dem I am Gottesdienst. The servant of God. Ich bin Diener Gottes. I mean, we can be so selfish. Ich meine, wir können so selbstsüchtig sein. I can see my friend and just go talk to my friend. Ich kann einfach zu meinem Freund gehen und kann mit meinem Freund sprechen. So, how's the soccer going? Oh, wie geht's denn mit dem Fußball? Can't wait till we play again. We were great, weren't we? Kann kaum erwarten, dass wir wieder spielen. Wir haben es super gemacht letztes Mal. Oh, let this guy go through. Whoa, I don't even know who he is. Lass ihn da vorbei, warte, ich weiß nicht mal, wer das ist. All these people, I don't even know who they are. All diese Leute, ich weiß gar nicht, wer die alle sind. Can't even have a conversation. Kannst nicht einmal gescheit sprechen. People here, I don't even know who they are. Alle diese Leute da, ich weiß gar nicht, wer die sind. Well, maybe. Nun, vielleicht. It's just God's will. Vielleicht ist das bloß der Wille Gottes. This thing breaks up and we go minister. Dass das hier zu Ende ist und aufhört und dass wir dienen. These people won't be here tomorrow. Weil diese Leute sind morgen nicht mehr da. They won't be here Tuesday or Wednesday or Thursday, Friday or Saturday. Die werden am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag oder Samstag nicht mehr da sein. They're only there. Die sind nur for jetzt those da, few minutes. Für diese paar Minuten. But I am the servant of God. Aber ich bin Diener Gottes. I do my Father's will. Ich tue den Willen meines Vaters. And Christ lives through me. Und Christus lebt durch mich and hindurch. That means, und das bedeutet, that sometimes there's a price to pay. Dass man manches Mal einen Preis zu zahlen hat. Now, don't let me forget that thought. Price to pay. Okay. Ich will diesen Gedanken nicht vergessen. Einen Verse Preis 3 zu zahlen. Of Philippians 2. Vers 3 von Philipper 2. Do nothing from Eritrea. Tut nichts aus Eritrea. Do nothing from selfish ambition. Nothing. Tut nichts aus Selbstsucht. Nothing, nothing, nichts. Nothing, nothing. Nichts. Or empty conceit. Oder nichtigem Ehrgeiz. But with humility of mind. Sondern in Demut. Ach, ja. Regard one another as more important than yourself. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. What's the most important thing tonight? Was ist das Wichtigste heute Abend? Well, take care of me, right? Na, dass ich mich um mich selbst kümmere. I've got all these things I've got to take care of. Ich habe da so viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Well, what do you think is more important? Talking about soccer with your soccer partner or ministering to that new guy who's here? Was glaubst du, was wichtig ist, mit deinem Freund über das Fußballspielen zu sprechen oder diesen Menschen dort zu dienen, well, der neu ist? Depends how you look at it. I mean. Nun, das hängt davon ab, wie ich das ansehe, die Sache. For us two guys, it's the soccer, you know? Für uns zwei ist es das Fußballspiel. Who, but for the Lord, aber für den Herrn, in God's mind, in Gottes Gedanken, what is more important? Was ist da wichtiger? And Paul would say, see others as more important than yourself. Und Paulus sagt eben, betrachte andere wichtiger als dich selbst. Back to verse 21 from a couple weeks ago, Philippians 2:21. Zum Vers 21 zurück, von dem wir vor ein paar Wochen gesprochen for haben. They all seek after their own interests. Denn sie suchen alle das ihre. Not those of Christ Jesus. Nicht das, was Christi Jesus ist. He's speaking of Christians here. Da ist die Rede von Christen. Just seeking their own interests. Sie suchen ihre eigenen Interessen. But Paul is a servant in every situation. Aber Paulus ist ein Diener in jeder Situation. There's things he would like to do. Da gibt es Dinge, die würde er gerne tun. And suddenly he can't. Aber plötzlich kann er das nicht. Because the Holy Spirit is saying, do this. Weil der Heilige Geist zu ihm sagt, mach das. I don't want to do that. Ah, das will ich nicht tun. Come on. Na, this was my day off. Heute habe ich doch frei. Ah, you don't have to do it. Ja, du musst das nicht tun. I don't want you to do anything you don't do with joy. Ich möchte nicht, dass du irgendetwas tust ohne Freude. Would you give me the joy? Was gibst du mir die Freude dazu? I give you the joy. Ich gebe dir die Freude. Do my will, be my servant. Mach meinen Willen, sei mein Diener. I'll be with you. Ich werde bei dir sein. Okay. Okay. I am the servant of God. Ich bin der Diener Gottes. These people, for they all seek their own interests. Und diese Leute da, sie suchen alle das ihre. But watch this, not the interests of Christ. Und nicht die Interessen von Christus. He sits on his throne. Er sitzt auf seinem He's Thron. Got interests. Er hat Interessen. He's got thoughts. Er hat Gedanken. He's got vision. Er hat eine Vision. Purpose. Er hat Absicht. He's looking down the earth as his footstool. Er schaut auf die Erde, die sein Fußschemel. He's got interests. Er hat da Interessen. We've got to get there. Wir müssen dorthin gelangen. We've got to reach those people. Wir müssen diese Leute erreichen. How many times has that guy prayed? Wie oft hat dieser schon gebetet? 5000 times? 5000 Mal. We've got to send somebody there. Wir müssen dort jemand hinschicken. Who can we send? Is there anybody? Wen können wir da schicken? Gibt es da jemand? Who is saying Here am I, Lord, send me. Der sagt, hier bin ich, Herr, sende mich. Is there anybody down there that is not seeking their own interests? Gibt's da jemand da unten, der nicht auf seine eigenen Interessen schaut? Yes, Lord, there's people there. Ja, Herr, da gibt's there's Leute. A church. Da gibt's eine Gemeinde. In Vienna, they're not seeking their in own. In Wien. They're seeking your interests. Die schauen nicht auf ihre eigenen Interessen, okay, sondern sie suchen die deinen. Wonderful. Wunderbar. Okay. Let's get right on it. Okay, sie schauen nach meinen Interessen. Now watch aus. Acts chapter 16. Schaut zur Apostelgeschichte 16. Go back to the story from last week. Zurück zur Geschichte von letzter Woche. Paul is in prison. Der Paulus sitzt im Gefängnis. But little do they know, he's the servant of God. Aber sie wissen nichts davon. Er ist Diener Gottes. And he's not complaining. Und er beklagt sich nicht. But he's singing. Sondern er singt. And he wins the jailer to the Lord. Und er gewinnt den Gefängnisaufsicht. And the jailer's family come to the Lord. Und auch die gesamte Familie von dem Gefängnis. Now Philippi was a Roman stronghold. Nun, Philippi war eine römische Festung. It was up to the north. It was like a military city. Das war im Norden gelegen und das war eine militärische Stadt. It was a very important and difficult place to bring the gospel. Das war ein ganz schwieriger Platz und auch wichtiger Platz, um das Evangelium dorthin zu bringen. Roman rule was strong. Und die römische Herrschaft, sie lag schwer über dieser Stadt. And they didn't need any problems in Philippi. Und sie hatten keine Probleme dort. They didn't want any problems. Sie wollten keine Probleme dort haben in that part of the kingdom. In diesem Teil ihres Königreiches, ihres Kaiserreichs. Paul is beaten. Der Paulus wird geschlagen. The earthquake comes. Das Erdbeben geschieht. He goes to the jailer's house. Er geht zum Haus des Gefängniswärters. Wins the family to the Lord. Er gewinnt seine Familie für den Herrn. And before anybody realizes it, in the morning he's back. Und bevor irgendjemand das auffällt, ist er wieder zurück am Morgen. Vers 35. Acts 16. Apostelgeschichte 16. Now when day came, als es aber Tag wurde, nobody knew what happened all night. Niemand hat gewusst, was denn in der Nacht geschehen war. But when day came, the chief magistrate sent their policemen saying, release those men. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lass jene Leute frei. And the jailer reported these words to Paul, saying, da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte. The chief magistrates have sent to release you. Therefore come out now and go in peace. Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden. But Paul said to them, Paulus aber sprach zu ihnen, they have beaten us in public without a trial. Sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen. Men who are Romans and have thrown us into prison, and now they are sending us away secretly. Und sie haben uns ins Gefängnis geworfen und jetzt schicken sie uns heimlich fort. No, indeed. But let them come themselves and bring us out. Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. The policemen reported these words to the chief magistrates. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten. They were afraid when they heard that they were Romans. Und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. They didn't think they were Romans. They thought they were just a bunch of Jews. Die glaubten gar nicht, dass das Römer waren. Sie dachten sich, das waren Juden. Wandering around the kingdom. Die da irgendwo herumziehen. But they were Romans. Aber es waren Römer. And they came and appealed to them, and when they had brought them out, they kept begging them to leave the city. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. They went out of the prison and entered the house of Lydia, and when they saw the brethren, they encouraged them and departed. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. How many people here think? Or believe, nun, wie viele Leute hier glauben, that it didn't strike Paul that he was a Roman until after he was beaten. Dass es dem Paulus nicht getroffen hat oder dass ihm nicht bewusst war, dass er Römer war, als erst zu dem Zeitpunkt, nachdem er bereits geschlagen there wurde. They are sitting in prison, they're beaten, they're bleeding, they're black and blue. Ja, da sitzen sie im Gefängnis, sie bluten, sie sind überall blau geschlagen. Wait a minute. Moment mal. Silas! Silas, We're Romans. Wir sind Römer. They can't beat us like this. Die können uns nicht einfach so schlagen. I can't believe I didn't think of it before. Ich kann mir gar nicht denken, warum habe ich nicht schon früher daran gedacht? Of course he thought of it before. Na, sicherlich hat er auch zuvor schon daran gedacht. And this is the amazing thing about Paul. Und das ist das Erstaunliche an Paulus. He knew he was a Roman. Er wusste, dass er Römer war. As they were dragging him away. Als sie ihn da wegzerrten. As they tied him to the post. Als sie ihn da anbanden an diesem Pfosten. With Silas. Mit dem Silas. And they pulled the big stick out. Stock and the man said, "Beat them." Und dann der Mann den Befehl gab, schlag. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! You're gonna beat me with that thing? Du wirst mich nicht schlagen mit diesem Ding. I'm a Roman. Ich bin Römer. All they would have said, "You are." Und der hätte jeder hätte gesagt, du bist ein Römer. I am a Roman. Ich bin Römer. If you're lying, we're gonna hit you three times as much. Also wenn du lügst, dann wirst du dreimal so viele Schläge bekommen. I'm not lying. I'm a Roman. Ich lüge nicht. They would have cut him right down. Sie hätten ihn sofort abgeschnitten. But Paul is a servant. Aber Paulus ist ein Diener. And my idea is this. Und ich habe folgende Vorstellung. That he wanted to show. Er wollte the purity of his heart, die Reinheit seines Herzens zeigen, by taking a beating, indem er die Schläge auf sich nahm, that he didn't have to take, die er gar nicht auf sich hätte nehmen müssen. That is my conclusion. Das ist meine Schlussfolgerung daraus. He took a beating he didn't have to take, er hat die Schläge auf sich genommen, die er gar nicht auf sich hätte nehmen müssen, to show the people, um den Leuten and the authorities, und den Autoritäten, that his heart was pure. Sein reines Herz zu zeigen. There was no selfish ambition. Da gab es keine Selbstsucht. He wasn't there to take their money. Er war nicht dort, um Geld zu kassieren. He wasn't there to make a name. Er war auch nicht dort, um sich einen he Namen zu machen. He was there to serve the Lord. Er war dort, um dem Herrn zu dienen. You just picture them tied to that post. Dann stellt euch einmal vor, wie sie da angebunden auf diesem Pfosten stehen. And Silas whispering over. Und der Silas flüsterte ihm zu. Paul, Paul. They can't do. They're going to beat us. Die werden uns schlagen. Look at the size of that stick. Schau dir die Größe dieses Stockes an. And look at the muscles on that guy's arm. Und schau dir die Muskeln an, die dieser Mann hat. Tell them that we're Romans. Sag ihnen doch, wir sind Römer. No. Nein. Why? Warum? No. Don't worry about it. Nein, sorg dich nicht darum. Just close your mouth. Halt deinen Mund. And tuck your teeth. Und beiß die Zähne zusammen. You're kidding me. Du machst Spaß. No, I'm not kidding you. Nein, ich mache keinen Spaß. Just do what I say. Mach einfach, was ich we sage. Are servants of God. Wir sind Diener Gottes. There's a lot more at stake here. Es gibt viel mehr da im Spiel. And do you realize that the church had just started? Und ist euch klar, eine Gemeinde wurde da gegründet. This jailer and his family were the first family with Lydia in the church in Philippi. Dieser Gefängniswärter mit seiner Familie und die Lydia, das waren die ersten Menschen dort in Philippi. Maybe with a few other people that they won to the Lord in the weeks before that. Und vielleicht ein paar andere Leute noch dazu, die Wochen zuvor für den Herrn gewonnen wurden. Here was this precious church. Und hier war diese kostbare Gemeinde. In a military city. In einer militärischen Stadt. And what does Paul do? Und was macht der Paulus? But he lays his life down to neutralize the authority. Er legt sein Leben nieder, um die Autoritäten zu neutralisieren. Alles, was er nun machen muss, ist just make a report that he was beaten. Er müsste eigentlich nur einen Report schreiben, dass er geschlagen wurde. And you know who's gonna be beaten? Und wisst ihr dann, wer dann geschlagen werden those würde? Who beat him. Diejenigen, die ihn geschlagen haben. They're in big trouble. Die haben große Probleme. And maybe Paul realized this too. Und vielleicht ist das dem Paulus auch klar geworden. But for the sake of the church, aber um der Gemeinde willen. He is going to show himself pure. Zeigt er sich als reiner Mensch. And he's going to do a very selfless thing. Und er setzt eine sehr selbstlose Handlung. He's going to take a beating. Er nimmt Schläge auf sich. For Christ. Für Christus. How many of us would do that? Wie viele von uns würden das tun? How many times does God call us to take a beating? Wie oft beruft uns Gott dazu, Schläge auf uns take zu nehmen? A beating in a situation. In einer Situation Schläge auf sich so zu nehmen. That my heart can be revealed. So dass mein Herz zum Vorschein gelangt. I am not doing this for myself, I'm doing it for the Lord. Ich mache das nicht für mich selbst, sondern ich mache es für den Herrn. My heart is pure. Mein Herz ist rein. I want to do God's will. Ich möchte den Willen Gottes tun. This is not my interest, I'm serving God. Das sind nicht meine Interessen, sondern ich diene Gott. And to prove it, I'll take a beating. Und um das zu beweisen, werde ich die Schläge and auf mich nehmen. Two beatings. Ich werde zwei Schläge and auf I'll mich take nehmen. Three beatings. Und drei. And Paul said, I was beaten countless times. Und der Paulus schreibt, er wurde zahllose Male geschlagen. Unzählige Male wurde er geschlagen. Countless. Amazing, huh? So here we are tonight. Also sind wir heute Abend hier. I want to be the servant of God. Ich möchte Diener Gottes sein. I want to get on my knees before the Lord. Ich möchte vor den Herrn auf die Knie gehen. I want to say, dear God. Ich möchte sagen, lieber Gott. Remind me in circumstance after circumstance. Erinnere du mich in allen verschiedenen Umständen. And if I have to take a beating, then let it be. Wenn ich Schläge auf mich nehmen muss, dann lass das so geschehen. But the wisdom from above is first. Aber die Weisheit von oben ist zuerst rein. It is free of selfishness. Sie ist frei von Selbstsucht. It is free of jealousy. Frei von Eifersucht. If we are not pure, wenn wir nicht rein sind, then everything we do is contaminated. Dann ist alles, was wir tun, verseucht. If I'm selfish, wenn ich selbstsüchtig bin, then reading my I read my Bible in a selfish way. Dann lese ich auch meine Bibel auf selbstsüchtige Weise. I love my wife in a selfish way. Werde auch meiner Frau auf selbstsüchtige Weise Liebe entgegenbringen. I sing my songs in a selfish way. Meine Lieder singe ich auf selbstsüchtige Weise. Everything I do is selfish. I don't even realize it. Alles, was ich mache, ist Selbstsucht und mir ist es gar nicht klar. Everything is contaminated by my interest. Alles ist verseucht von meinen Interessen. Rather than the interests of Christ. Anstelle der Interessen von Christus. But let's be encouraged tonight. Aber wir wollen heute Abend ermutigt sein. There's a lot of grace. Es gibt viel Gnade. There's a lot of mercy. Es gibt viel Barmherzigkeit. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. We want to be pure. Wir wollen rein sein. In every situation. In jeder Situation. We want the wisdom that comes from above. Wir wollen die Weisheit von oben suchen. That is free of jealousy. Die frei ist von Eifersucht. Free of selfish interests. Frei von selbstsüchtigen Gedanken. We just want your interests, Lord. Wir wollen deine Interessen. But by nature we are selfish people. Aber von unserem Wesen her sind wir selbstsüchtige Menschen. But thank you for your word. Aber Dank sei für dein Wort. Thank you for your spirit. Danke für deinen Geist. Thank you for your people. Für deine Menschen. For your purpose and your kingdom. Für deine Absicht und dein Königreich. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. That by faith. Dass im Glauben. Through your grace. Durch deine Gnade. We can be a pure people. Wir reine Menschen sein können. Serving your will. Und deinen Willen tun können. Thy will be done tonight, Lord. Dein Wille geschehe heute Abend, Herr. We pray. Darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.